Marshal Kim Jong-un schenkte dem Schülerpalastmann-Gyeongdae moderne Bildungsanlagen und Geräte für die außerschulische Erziehung der Schüler und die Verwaltung des Schülerpalastes, die am 4. Oktober übergeben wurden. An der Veranstaltung zur Übergabe der Geschenke nahmen teil der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Funktionäre, Lehrer und Mitglieder der Zirkel des Schülerpalastes Mangyongdae und der Schule Kumsong. In seiner Aussprache zur Übergabe der Geschenke hob Choi Ryong-hae hervor, die Geschenke von Kim Jong-un zeugen von seinem großen Vertrauen und seiner Erwartung, dass sich die Angehörigen der neuen Generation zu zuverlässigen Pfeilern des künftigen erstarkten Korea entwickeln werden. Auf der Veranstaltung gab es Reden.